Gewiss, dies sind die wahren Geschichten, und kein Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise.